Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Monokulturen haben's schwer. Dass das auch für das Kinogeschäft gilt, wird immer klarer, seit Hollywood außer Blockbuster und Franchises nichts anderes mehr produziert. Guy Ritchies King Arthur, seit 2 Wochen bei uns im Kino, hat satte 175 Millionen gekostet. Eingespielt hat der Film bisher 15 Millionen. Tja, das könnte ein hartes 2017 im sonnigen Kalifornien werden. In dieser Woche präsentiert das Blockbuster-Kino außerdem den 5. Teil von Fluch der Karibik mit Johnny Depp als torkelnden Piraten Jack Sparrow. Bisher eine sichere Bank. Auch diesmal? Fragezeichen. Wir lassen bei Corso heute die Blockbuster hinter uns und betrachten in den neuen Filmen solche, die als klein gelten. Über einen britischen Premierminister, eine französische Bademeisterin und einen angeblichen Nichtschwimmer und über eine junge Frau, die ihre Eltern sucht. Er hatte bei mir Schwimmunterricht. Er? Das ist der schüchterne Kranführer Samir. Aber in Wirklichkeit konnte er die ganze Zeit schon schwimmen. Empört sich Bademeisterin Agathe. Und dann verfolgt er mich bis nach Island. Er muss in dich verliebt sein wie verrückt. Komm schon, das ist so französisch. D'accord, so französisch. Aber zum Glück in Der Effekt des Wassers nicht Liebeskomödien-Kitsch von der Stange. Agathe und Samir, das Liebespaar, das natürlich am Anfang noch keines ist, treibt's von der Badeanstalt im Pariser Vorort zum Bademeisterkongress nach Island. Ausstrecken, zur Seite, zum Kinn. Kranführer verliebt sich in Bademeisterin und erst als der eine Ertrinkende rettet, fliegt seine Lüge auf, angeblich Nichtschwimmer zu sein. Und warum wollen Sie schwimmen lernen? Was weiß ich, weil ich Lust habe, schwimmen zu lernen. Nun, das nennt man Alltagsphilosophie. Doch Agathe kann Lügner nicht ausstehen. Erst in der, sagen wir mal, lakonischen Vulkanlandschaft von Island kommt das lakonische Liebespaar zusammen. Immer wieder gibt es poetische Momente in Der Effekt des Wassers, wenn Agathe und Samir beispielsweise nachts im Schwimmbad eingeschlossen sind. Ich lasse mich oft hier einschließen. Ich liebe es sehr, nachts alleine hier zu sein. Die Geräusche, das Licht, die Spiegelung im Wasser, die Schatten, als wäre man in einem Aquarium. Das mag ich sehr. Solveig Ansbachs Film gibt das Schräge nie auf. Ein Bademeisterkongress in Island, das ist schon skurril. Noch während der Postproduktion des Films ist die 1960 geborene isländisch-amerikanische Regisseurin gestorben. Hinterlassen hat sie ein wunderbares Werk. Der Effekt des Wassers von Solveig Ansbach. Herausragend. 1944. Der alte, schwere Mann mit Mantelhut und natürlich dieser langen, dicken Zigarre. Er läuft am Strand lang. Voller Entsetzen denkt er an die Vergangenheit eines anderen Krieges und imaginiert das, was in diesem jetzt bevorsteht. Winston Churchill erinnert sich an seine militärische Fehleinschätzung als Kommandeur, damals 1915, auf der türkischen Halbinsel Gallipoli. Ich habe Männer in den Tod geschickt. Hunderte, Tausende sind gestorben. Ihr Blut klebt an meinen Händen. Vehement versucht Churchill, die US-Alliierten unter General Eisenhower von der Landung in der Normandie, D-Day oder auch Operation Overlord, abzubringen. Wenn Overlord scheitert, würden wir dadurch mit einem Schlag fast die ganze Flotte verlieren. Wen haben wir dann noch zur Verteidigung Englands? Doch die Dämonen der Vergangenheit trüben Churchills militärische Sicht im Juni 1944. Jonathan Teplitzky konzentriert sich in seinem Biopic Churchill auf einige Tage vor dem D-Day, an dem die Alliierten in der Normandie landeten. Erfolgreich. Mithin der britische Kriegspremier Winston Churchill, ein egomanischer Machtmensch, liegt historisch mit seiner Kritik an dem Landeunternehmen falsch. Beschwer dich nicht, wenn jemand dir die Wahrheit sagt. Was ihm seine Frau Clementine, gespielt von Miranda Richardson, drastisch klar macht. Ich bin sicher, Ike versteht sehr viel von Kriegsführung. Vielleicht solltest du auf ihn hören. Der dramaturgische Trick, den Regisseur Jonathan Teplitzky in seinem Film unternimmt, in dem Eingestehen seines Scheiterns gewinnt der störrische Premierminister die Kraft des Helden zurück. Und damit ertrinkt dieses Biopic im eigenen Pathos. Das Ganze unterlegt mit einem pathetisch schwülstigen Soundtrack. Churchill von Jonathan Teplitzky. Enttäuschend. Elternsuche ist das Thema von Sarah Jonsens Film Rosemarie. 16 Jahre nachdem Untove ein Neugeborenes auf der Toilette findet, es ist ihr Hochzeitstag und gerade noch hatte sie Sex mit ihrem Ex-Freund. 16 Jahre später taucht Rosemarie bei der Journalistin auf. Ich hab geglaubt, dein Name war ja der Einzige, der da stand und da. Ich bin so blöd. Nein, mein Name steht nur deshalb da, weil ich dich gefunden habe. Doch Untove wäre nicht die Journalistin, die sie ist, um in Rosemaries Suche nach ihren Eltern nicht auch eine gute Story zu wittern. Einmal dachte ich, ich hätte Mama und Papa gesehen. Unten am Fluss, wo wir wohnen. Da war ich vielleicht 9 Jahre alt. So entwickelt sich der Film Rosemarie zu einem Roadmovie mit Kamera, das Untove und Rosemarie schließlich zu deren Eltern führt. Am Ende ist der Film Rosemarie vorhersehbar, ebenso der Satz, den die 16-Jährige zu der Frau sagt, die sie einst gefunden hat. Ich wünschte, du wärst meine Mutter. Doch der Charme, der von Ruby Dagnall als Rosemarie und Tuva Novotny als Untove ausgeht, er lässt alle Klischees bei dieser Identitätssuche vergessen. Rosemarie von Sarah Jonsen, empfehlenswert.